Wir sind der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie jetzt zu unserem Hörspielabend. Wir senden heute das Hörspiel Wallraff kommt, das mit dem Ernst-Reuter-Preis 1984 ausgezeichnet wurde. Die Musik, die durch die geöffneten Fenster dringt, ist jeweils eine andere. Auch das Bild des führenden Staatsmannes an der Wand wechselt. Aber sonst sehen sie in der ganzen Welt gleich aus. Die Zimmer. Nicht sehr groß. Vor dem Fenster ein Stuhl und ein Tisch. In der Ecke ein Schrank mit Sicherheitsschloss. Und weit davor, in Türnähe, ein Hocker. Für dich, damit du dich nicht anlehnen kannst. Für den Platz hinter dem Schreibtisch ist ein Mensch engagiert, um dir Fragen zu stellen. Er will wissen, was du siehst, hörst, fühlst und denkst. Vor ihm liegt eine Akte von dir. Steht darin auch, dass du Geige spielst? Ja, weißt du, dass ich Geige spiele? Du hast nur zu antworten. Oder wirst du schweigen? Ich habe nichts zu verbergen. Wallraff kommt. Ein Hörspiel von Wolf Deinert. Ab hier. Du sollst vorlesen. Es ist dein Manuskript? Gesehen. Siehst du? Nach dem Absatz. Als ich nach Hause komme, schon wieder Strawinski. Ewig dieses Petruschka-Ballett. Natürlich Zitronentee. Den Saft hat sie wie immer mit der Hand reingedrückt. Dieses Geräusch, wenn sie die Kerne in die Innenhand spuckt. Nach dem Inhalt des Aschenbechers ist es das zweite Glas. Die Ofentür auf, Kohlen fast runtergebrannt. Kaum bin ich 3 Schritte im Zimmer, habe den Parker noch nicht mal aus. Andreas, sagt sie schon. Hör auf! Ich habe kein Wort gesagt. Ich bücke mich, schließe den Ofen. Ist noch Tee da? Sie hält sich mit den Augen an der Ofentür fest. Auf dem Brandschutzblech darunter liegt etwas Asche, einige Kippen. Der Ascheimer übervoll, obendrauf die ausgequetschten Zitronenschalen. Warum sie in Russland die Leute nach Sibirien verbannen? Dresden-Neustadt wird reichen. 10 Jahre Stube, Küche mit Außenklo. Du sitzt da wie Rumpelstilzchen. Sie schweigt. Du sitzt da wie Rumpelstilzchen. Sie schweigt. Ich nehme das Lineal. Der Abstand der rechten Ecke des obersten Blattes neben der Schreibmaschine hat sich zum Radiergummi hin um 5 mm vergrößert. Natürlich weiß ich, dass ich alles las, was ich schrieb. Aber seitdem nichts mehr zu reden ist, stört mich das. Sie weiß nicht, dass ich 2-mal am Tag den Abstand zum Radiergummi messe. Während der Schicht vergaß ich es wieder. Warum jeder von uns aber auch ausgerechnet den Tag feiern soll, an dem er nichts, aber auch nichts anderes ist als das Produkt eines 9-Monats-Plans. Also der wurde bei mir um 2 Wochen vorfristig erfüllt. Jetzt werde ich geplant als sozialistische Persönlichkeit und als Ingenieurökonom. Geburtstag heute, Quatsch. Ich setze mich an die Schreibmaschine und schreibe. Sie stellt den Strawinski ab. Ich höre hinter ihr das Schnappen der Tür. Ob man bei mir noch einmal vorfristig erfüllt sagen kann? Habe ich aufhören gesagt? Warum stellen Sie das Mikrofon denn nicht auf den Tisch? Was für ein Mikrofon? Oder darf man es nicht sehen, weil es ein Westgerät ist? Sie vergessen wohl, wo Sie sind. Weiter. Ab hier. Ein irres Buch. Wenn wir so einen hätten. Einen einzigen nur. Einer, der all das aufschreibt, was er sieht. Vielleicht denkt das jeder in diesem Moment. Jeder von uns 17 Millionen. Es braucht nur dazustehen, dahingeschrieben. Vielleicht nimmt es sich auch jeder vor. Macht 17 Millionen Vorsätze. 17 Millionen Mal sagt jeder anschließend, warum gerade ich? Jeder von uns ist ein Peter Schlemihl. Peter Schlemihl hat seinen Schatten verkauft, für einen Beutel Geld, das nie alle wird. Dann haben sie auf ihn mit Fingern gezeigt und gesagt, das ist der Mann ohne Schatten. Aber einer von 17 Millionen ohne Schatten ist genauso beschissen dran wie einer von 17 Millionen mit. Bis hier. Ist das Ihr Buch? Na und, ist ja bei uns erschienen. Du bist dumm, Auerbach. Das ist wohl jeder, der nicht Ihrer Meinung ist. Wenn du als Student Schwarzarbeit machst, ist das Unisache oder die der Polizei. Solange du in Mark Deutscher Notenbank abkassierst. Aber du wolltest D-Mark verdienen, noch dazu durch Sammlung von Nachrichten. In diesem Rennen sind schon viele gestürzt. Wer aufs falsche Pferd setzt, darf sich nicht wundern, wenn es den Reiter abwirft. Was ist denn das falsche Pferd? Bei der Stasi heißt es, weiß man die Zukunft schon ein Jahr im Voraus. Hast du zu spät gemerkt, Auerbach. Wenn man den Wallraff bei uns veröffentlicht, hat das Gründe, die du kennen müsstest, wenn du besser hingehört hättest in Staatsbürgerkunde. Klassenstandpunkt. Wer wen? Das ist die Grundfrage allerdings. Wer das vergisst, landet in der Regel irgendwann hier. Ich habe sehr gut zugehört. Zu gut, glaube ich. Was soll das heißen? Also, wenn ich ehrlich sein soll, anfangs war ich richtig erschrocken, als ich las, was dann da stand. So aufgeschrieben, ne? Obwohl alles stimmte, kam es mir fremd vor. Deshalb erschrak ich noch mehr. Weil mir fremd schien, was wahr ist. Ich habe geglaubt, ich bin Sozialist, aber einem Sozialisten darf die Wahrheit nicht fremd sein. Deine Wahrheit ist nicht unsere, Auerbach. Du bist ein Objektivist, ein Detailkrämer. Weißt du, warum der Kleinbürger bei uns so gefährlich ist? Weil ihm die kleinen Wahrheiten den Blick für die Großen verstellen. So einer bist du. Das hat der Hubereit auch immer gesagt. Wer ist das? Was hat er gesagt? Noch voriges Jahr bei der Vormilitärischen. Der KVD, war von der GST einer. Na und? Na, der ließ uns marschieren und singen dabei, links um, rechts schwenkt Marsch und sowas. Aber angeblich lief das nicht. Er ließ ein paar Gruppenführer weiter kontrollieren und verschwand mal eben. Wird schon seine Gründe gehabt haben. Einen Grund. Woher wollen Sie das denn wissen? Na, weil er die Anna gebumst hat, vom Roten Kreuz, die, im Sani-Zelt. Und was soll das? Der hat dasselbe gesagt wie Sie vorhin. Das mit den kleinen und den großen Wahrheiten. Als wir ihn erwischt haben. Das sollte nicht geredet werden. Du bist ein Märtyrertyp, was, Auerbach? Bist über die anderen hinaus, damit sie aufblicken zu dir. Wenn's sein muss, ans Kreuz. Ihr seid Vorzugsobjekte des Klassenfeinds. Aber hier wird keiner zu dir aufblicken. Ich werde dich sehen, Auerbach. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wer du bist. Erinnerst du dich an die Redheads? Deine Meute vom Knieperwall? Das war ja noch in Stralsund. Wie alt war ich denn da? Du warst 13. Und die Glatzköpfe aus der Bebelstraße erwischten dich in den Wiesen beim Rügendamm. Ich sollte ihnen verraten, wo das Vorderrad war. Das von dem Moped. Von Caballero. Das war ihr Boss. Wir hatten sein Vorderrad bei uns in der Mülltonne auf dem Hof. Die Stadtreinigung sollte es abfahren. Sie haben dich ausgezogen und mit Brennnesseln gepeitscht. Ich habe ihnen eine falsche Stelle gesagt. Du hättest auch nichts sagen können. Weiß ich denn, was die mit mir noch gemacht hätten? Der geringste Widerstand ist nicht immer der kürzeste Weg. Woher weißt du das mit den Glatzköpfen? Damals habe ich dich auch gesehen. Genauso wie heute. Sagst du jetzt, wer du bist? Und wer bist du, Auerbach? Sagst du das auch? Jetzt gleich. Nicht, wie du denkst. Auch keine Brennnesseln. Viel wirkungsvoller. Was würden Sie? Kaffee. Nein, zwei. Was habe ich gesagt? Bedienen Sie sich. Na, wie ist er? Nicht schlecht. Besser als Brennnesseln. Ich weiß, was ich sagen kann und was nicht. Etwas Vertrauen zur rechten Zeit. Und wir könnten den Kaffee am Altmarkt trinken. Wie meinen Sie das? Wärst du von selbst gekommen. Hättest uns gesagt, man sei interessiert, Informationen aus dem VEB-Polygraph. Wenn es Ihnen nützt, könnte ich was erfinden. Schätze, bei mir nützt das wenig. Aus dem Kindergarten bin ich längst raus. Eben weil Sie dort raus sind, werden Sie hier für Ihre Dummheiten auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Wer sowas veröffentlichen will, ist objektiv gegen uns. Was Sie subjektiv wollen, dazu kommen wir noch. Obwohl ich mir wirklich nicht sicher bin hinsichtlich deines Erwachsenseins. Gestern Abend in der Zelle. Sag mal, hast du diese Arbeiterkampflieder wirklich gesungen? Wolltest du Geige spielen? Immer wenn ich mich bücke und hochkomme, erglänzt Metall. An den Schutzhauben matt und dumpf, auf den Stahlwellen hell und blitzend. Das Sausen im Vordergrund klingt wie die S-Bahn, aber es entfernt sich nicht. Im Rückgrat zieht es. Wahrscheinlich vergeude ich zu viel Kraft. Ich versuche, mich anzupassen. Erst zähle ich Fünferrhythmen, dann probiere ich Melodien. Verporten aller Orten. In einem Dorf bei Berlin, da hatte einen Schwen, einen Quatsch. Die Rhythmen passen nicht recht. Ich versuche Marschlieder. Breitet seine Sterne. Jetzt geht es. Über unseren Schützengräben aus. Da, da, die, da, vorwärts. Und nicht vergessen. Die, da, da, da, da. Scheiße. Auf Verdammte dieser Erde. Da, die, da, da, da, da. Da, die. Das Fließband fragt nicht nach Philosophie. Es hat keinen Unterricht in Staatsbürgerkunde. Ich glaube, eine Geige passt besser zu dir als Arbeiterkampflieder. Wenn ich das Buch durchsehe, hier ist dort sehr viel rot unterstrichen. Hier, in der Reportage von Blom und Voss. Gedränge in den Umkleidesälen, Spinde kaum schulterbreit. Du suchst mit aller Gewalt die Vergleiche. Was heißt Gewalt? Ich habe das alles ganz natürlich gefunden. Der Wallraff aber wohl nicht. Da habe ich festgestellt, dass ich gelernt habe, alles um mich herum ganz natürlich zu finden. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man uns lehrt, Freiheit sei Einsicht in die Notwendigkeit. Aber ein Furz stinkt in Ost und West, oder nicht? Du bist ein Kind, Auerbach. Weißt du? So wie du schreibst, bist du wirklich ein Kind. Was bei einem Kind am gefährlichsten ist? Die Oma sagt immer, dass es ungefragt redet. Und stell dir aber vor, jedes Kind würde ungefragt schreiben. Studentenarbeit ist bei uns zwar verboten, aber wir brauchen euch doch. Ich denke an Kron und Potz. An das Plakat, so wie es Wallraff beschreibt. Ein Reklametyp ist Münter nicht. Stahlhart blicken kann er, daran zweifle ich nicht. Chris lacht mich aus. Die Kron und Potz-Leute auf dem Plakat sind doch nicht aus dem Betrieb. Solche Cover machen sie mit Fotomodellen. Woher weiß Ihre Freundin denn das? Übrigens, Kron und Potz heißt doch Blom und Voss, natürlich, das wissen Sie. Aber gegen Mädchen dieser Art hat unser Strafrecht hier vorgebaut. Daran hat man dich auch überführt. Dein Vorbild ist zu offensichtlich. Aber mein Vorbild ist Ihnen offensichtlich nicht unsympathisch. Sie jedenfalls sind uns sehr unsympathisch. Und was mir an dir unsympathisch ist, sag ich dir auch. Das ist ein Profi und du bist ein Dilettant. Hier, dein Pseudonym VEB-Karograf. Der VEB-Polygraph ist detailgetreu wiedergegeben. Na, du weißt doch, weshalb Wallraff den Werksnamen tarnte. Hauptsache, Sie wissen es. Hilft dir nichts. Es zeigt nur, du hast die Folgen genau kalkuliert. Der Staatsanwalt wird dir das Wissen darüber unterstellen, dass Wallraff bei der Veröffentlichung gerichtliche Prozesse vermeiden wollte. Die Veröffentlichung ist also Hauptzweck der Übung. Willst du noch weiter schwindeln? Ich habe keine Lust, Ihnen alle Unterstellungen zu bestätigen. Das ist auch nicht nötig. Ihr Dilettantismus, Ihre Überheblichkeit, Ihr politischer Unverstand liefern uns Beweise genug. Lies das mal hier. Warum hast du das angestrichen? Ein paar Mal wollte ich kurze Pause machen. Der Meister trieb mich dann an, immer im Fluss bleiben. Was tut ein Bock, der als Gärtner eingestellt werden will? Habe ich nicht gesehen bis jetzt. Er hängt sich eine Schürze um. Auerbach. Auch wenn sich ein Gärtner ein Fell umhängt, lässt ihn doch keine Ziege ran. Münter hebt den Arm. Mit einer Halbkreisdrehung erfasst er den Saal. Die Fließbänder sind aus Westdeutschland. Weltniveau, wie es heißt. Ja. Zeigt mal, dass ihr damit umgehen könnt. An das Band? Band ist gut, da bleibst du in Bewegung. Die Falzer drüben siehst du dauernd bei Rauchpausen auf der Toilette. An einem Tisch sitzt ein gebückter Rücken. Vom Kopf sieht man nur öliges Haar. Die auf dem Hocker? Mann oder Frau? Die ist 10 Jahre schon bei uns. Hört schwer. Ist ein bisschen Mall. Münter ist Norddeutscher. Weißt du denn überhaupt, was Mall heißt? Plemplem. Hoffentlich versteht man das dort, wo man Mall sagt. Das Förderband rollt. In halb Meter Abständen folgt Buch auf Buch. 5 Bücher stapeln, in Rechtswendung bücken, absetzen. Hier muss man schnell sein, sonst fällt das nächste vorbei auf den Boden, man verschenkt wertvolle Zeit. Weiter vorn ist das rote Kopftuch von Chris. Sie ist schneller, sortiert Buchseiten in Fächer. Ihre Leichtigkeit fehlt mir. Sie redet, lacht. Aber wenn ich mich umsehe, komme ich aus dem Konzept. Ich versuche, so wenig Kraft wie möglich zu vergeuden. Je mehr ich mich bemühe, umso mehr schmerzen die Muskeln. Ein zwanghafter Wunsch entsteht, auf die Uhr zu sehen. Ich drehe das Ziffernblatt auf den Unterarm. Es hilft nichts. Beim Absetzen ist der Unterarm oben, die Zeit gerät in den Blick. Ich reiße das Armband herunter und werfe die Uhr auf den Sockel. Es erleichtert. Es ist, als ob die Schmerzen erträglicher werden. Die Bücher auf dem Fließband rasen auf mich zu wie Geschosse. Ich stelle mir vor, wenn eins herunterfällt, bin ich verloren. Die Hände werden zu Hebeln, sind links und rechts auf der Hut. Sie stapeln und packen wie Automaten. Ich erschrecke vor meinen Händen. Sie gehören nicht mir, sondern der Maschine. Aber ich bin nicht Peter Schlemihl. Ich bekomme sie nach 8 Stunden zurück und das Entgelt von 20 Mark. Ich sehe irritiert auf das für die Nachtschicht verkaufte Fleisch. Die Haut wird dunkelporig. Die Schatten der Venenstränge verwandeln sich bis zu den Ansätzen der Daumen- und Fingergelenke. Sie werden zu Kabeln und Röhren. An den Handgelenken bewegen Scharniere schnappende Klauen aus Stahl. Jetzt ist das Fließband zu Ende gedacht. Das solltest du malen. Komisch. Ich weiß, woran du jetzt denkst. Woran? Goya. Diese Radierungen mit den Nachtvögeln, die aussehen wie Fledermäuse. So dämonisch. Die Technik hat einen Chemienamen. Aquatinta. Stimmt. Chris hat Reproduktionen gesammelt von ihm. Sie erzählte mir mal, dass er die Druckplatten dieser Grafiken gegen eine Rente für seinen Sohn eintauschen wollte. Einer von 17 Millionen ohne Schatten ist genauso beschissen dran wie einer von 17 Millionen mit. Das kennst du auch? Das hat Chris dir gesagt. Sie wünschte sich Goya als Hofmaler beim Zentralkomitee. Und den Sitte an den Hof Karls IV. Der wäre dort besser aufgehoben. Deshalb hast du zu schreiben begonnen. Hör auf. Dem sei das egal, wenn er als einziger von 17 Millionen seinen Schatten behielte. Du sollst aufhören. Der sei für dich 10 Nummern zu groß. Aufhören. Er weiß alles, alles, wie ein Geist. Oder Gott. Plötzlich ist er da, dann wieder weg. Wie in der Geschichte von Poe. Wenn man hier stundenlang allein rumsitzt, kriegt wohl mancher einen Stich. Wenn man die Wand anstarrt, feststellt, dass der Ölsauger Risse hat. Die ganzen Flecken hier. Der neben dem Spind sieht aus wie ein Frosch. Vielleicht warten sie auch, dass man durchdreht hier. Wieso kommt der mir jetzt mit Chris? Ist das auch ein Trick der Vernehmung? Nichts ist dir sicher. Das ist meine Schwachstelle. Sicher sein musste ich immer. Reden sie uns ja auch jeden Tag ein in der Schule, auf Arbeit. Alles haben sie zugepappt mit dem Matsch, diesem Pappmaché und schön angemalt. Zeigen sie dir deinen Platz, schreiben dir deine Zukunft vor und nennen das Perspektive. Setzt du dich drauf, bist du angeschmiert. Siehst du von nahem diese Risse und Flecken und immer wieder neue. Ob Chris auch hier ist oder draußen wieder rumsteht, vor dem Krankenhaus Friedrichstadt. Im dritten Monat müsste sie jetzt sein. Oder schon drüber raus? Tag. Alles klar? Sie dürfen keine Studenten beschäftigen. Aber Münter drückt immer ein Auge zu. Ich habe angerufen. Helfen die Tabletten vom Dr. Schulte? Ist besser jetzt. Frierst du nicht? Dass du mir immer den obersten Jackenknopf zumachen musst. Ist hier gleich, ne? Pause, weiter. Da oben in dem Glasvorbau sitzt er. Ich habe ihm gesagt, ich bringe noch einen Kommiliton mit. Ich soll mir nicht unterstehen, hier noch einen Freund mitzubringen. Den will er Späne schütten lassen, bis er schwarz wird. Was machen wir nun? Na, sag ihm doch, ich werde Vater. Dir traut er die Mutter nicht zu. Tag, Kollege Münter. 22 Uhr CT. Die Straßenbahn. Unterm akademischen Viertel ist ein Student kein Student. Wie? Ich zieh's ab von der Mittagspause. Das ist ja ein Vorwand. Sie wollen meinen Nachtisch. Vanillecreme gibt's, esse ich nicht. Ist das der von dir? Bin ich der von ihr. Ich werde Vater. Vater? Das sagst du erst jetzt, du. Wie heißt du noch? Doch komm, wer mit Vater, das ist was. An dem nimm dir ein Beispiel. Der hat eine Frau, die wird Mutter. Hättest du auch haben können. Ach. Der ist richtig. Das sag ich dir nur. Ist nur ein Verschnitt. Aber wird gehen zum Anstoßen. Also, ich sage, Ochs ist ein Ochs, ein Schwein ist ein Schwein, Mann ist ein Mann. Prost. Also. Kollege, ich bin der Münter. Du wirst Vater, hä? Du kriegst nichts, erst wenn du Mutter wirst. Aber dann bringst du statt einem Kennzeiger ein Buch zur Welt. So, ihr kommt an die Schulbuchstrecke. Vielleicht könnt ihr nachher noch einbinden, falls. Wisst ja, 20 Uhr Nachtschicht. Wir drucken Loriot. Das erste Protokoll. Aber wenn euch der Pförtner erwischt mit so einem Ding. Nehmen Sie. Dann weiß ich von nichts. Lesen Sie und dann unterschreiben Sie jede Seite rechts unten. Unter dem Vorwand, mir neben dem Studium hinzuzuverdienen, schlich ich mich in den VEB Polygraph Zweigbetrieb Dresden ein. Ich beabsichtigte, Informationen zu sammeln und zur Veröffentlichung vorzubereiten. Meine Aussagen sind richtig wiedergegeben, das ist doch... Und das schreibe ich nicht. Stimmt was nicht? Das habe ich nie gesagt. Mit anderen Worten doch. Ich unterschreibe... Sinngemäß stimmt es. Ich unterschreibe das nicht. Sie sind doch nicht nur wegen dem Geld hingegangen. Als du 7 Jahre alt wurdest, haben dir deine Eltern ein Auto geschenkt. Wann soll das gewesen sein? Als du 7 wurdest. So ein rotes mit Bodenzug. Was weißt du noch alles? Du hast deine Heimatpuppen auf den Fußboden gestellt, am Tisch gesessen und oben an dem Steuerkästchen manipuliert. Dann habe ich sie überfahren. Du hast dich gefreut, dass es dir auf so weite Entfernung hinweg gehorchte. Dass es alles überfuhr, was du wolltest. Es ließ sich gut steuern. Dann hast du das mit dem Brummern sucht. Ach, hör auf, wie alt war ich denn da? Du hast ihnen die Flügel ausgerissen. Den dicken Fliegen, die du am Fenster gefangen hast, weißt du noch? Ach, hör auf damit. Dann hast du ihnen einen Seidenfaden um den Leib gebunden und dachtest, sie machen das wie das Auto. Also kostet mich ja an, ehrlich. Und auch mit Käfern. Nur, die ließen sich nicht dressieren. Hast du eine Oma? Wieso? Erzähl dir das mal, die interessiert das vielleicht. Dann hast du sie mit deinem Auto verfolgt. Oben, vom Tisch aus. Und hast dich gefreut, wenn du sie erwischt hast und sie so überfuhrst, dass sie liegen blieben. Jeder macht das mal in dem Alter. Als dein Vernehmer 7 Jahre alt war, spielte er mit einem Nachbarsjungen namens Frank Wichmann auf dem Dachboden. Sie hatten im Kasper-Theater Hänsel und Gretel gesehen, als Marionettenstück. Als sie auf dem Boden eine Wäscheleine entdeckten, warf sie das eine Ende über eine Dachstrebe und... Er hängte den Wichmann als Marionette dran. Nein. Er war der Schwächere und wurde angehängt. Überlebt hat das ja. Nicht damals. Nur an Händen und Füßen. Und das hat er sich so gefallen lassen? Er hat sich gewehrt. Der Wichmann hat ihn in den Schwitzkasten genommen. Weißt du, was das ist? Klar. Ja, du wehrst dich ja auch nicht. Wobei? Jeden Tag sehe ich dich in Halbachtstellung mit dem Rücken zum Fenster, das Gesicht zur Tür. Spüre die sich versteifende Bewegung deiner Zehen in den Spitzen der Filzlatschen. Dein eiliges Zuknöpfen, das Schlurfen zur Tür. Die Uniform hinter dir, die Haltung deiner Hände auf dem Rücken überprüft. Du funktionierst noch viel besser. Wieso? Kommen Sie, gehen Sie, rechts, links, halt, Gesicht zur Wand. Was bildest du dir ein, wer du bist? Ihre Freundin. Eine Marionette bist du. Ist klüger als sie, Auerbach. Über Chris rede ich nicht. Sie werden sprechen. Von ganz allein. Du wirst sprechen, Auerbach. Der Wallraff auch in so einer Zelle war? Wünschst du dir das? Der müsste neben mir liegen. Verdammt, was wollen die denn? Das ist doch nicht Morse. Das ist Alphabet, Auerbach. A ist 1 und Z 26. Vielleicht wartet der Vernehmer jetzt nebenan. Die Zeit, die wir haben für dich, kannst du nicht ableben. Sie haben dir die Fäden an Händen und Füßen längst festgebunden. Wal? Raff? Kommt? Walraff kommt. Walraff kommt. Du wirst sprechen, Auerbach. Walraff kommt. Von wem ist das Kind? Ich weiß nichts. Kann es sein, dass ein Afrikaner dein Lochschwager ist? Der Nächste, bitte. Ich. $10. Raus haben willst du? Kannst rein haben, kannst du. Scheiß Presskohle. $2. Nicht $10. Nicht $10. Warum geben sie ihm denn nichts raus? Nimm deine $10, will gar nichts. Das Drecksvolk. Bei einem Deutschen wärst du sitzen geblieben. Glaube ja. Und bei einem Franzosen? Oder Russen? Wäre ich auch aufgestanden. Wirst du das dem Vernehmer erzählen? Seitdem ich das von der Wäscheleine weiß, erzähle ich dem gar nichts mehr. Und wenn er das von dir mit den Käfern weiß? Woher sollte er das wissen? Von mir zum Beispiel. Von dir? Warum nicht? Wirst du ihm das von der Fete im Ausländerwohnheim erzählen? Du hättest nicht hingehen sollen. Wie sie Eric Burton spielten und Steve Vell und diesen verrückten Reggae? Von Paris und der Bretagne redeten und von West-Berlin, wohin sie mit ihren Dollars einkaufen fuhren. Ich bin nicht der Vernehmer. Warum schwindelst du? Sie wusste, dass ich nicht gerne tanze. Der Reggae fegte sie wie Laub durch Spotlights und farbige Lichtgewitter. Die Afrikaner waren so gut, dass ich sitzen blieb, ihre Scheiben auflegte. War sie das noch? Sie bog sich nach hinten, ihr Körper schien den Rhythmus zurückzuhämmern, der von Wänden und Decken hereinbrach. Zuletzt trieb sie sich gegen den schwarzen Schatten, der überall gleichzeitig war, sich bog und vibrierte. Alles blieb stehen und sah zu. Mir war, als sei ich in eine Falle geraten, die sich langsam über mir schloss. Das war mehr als Tanz. Fehlte mir nur die Übung oder auch das Gefühl. Ich kam mir plump vor und schwer. Ich blieb sitzen, besah Plattencover, Neben mir fand ich eine Flasche Courvoisier, goss ein Wasserglas voll und ein zweites. Kibi kam vorbei, stieß ein Weinglas dagegen. Ich sah blitzende Zähne, gepflegte und gut geschnittene Nägel. Kibi? Dieses Lächeln rührte mich auf. Wie ist das bei euch? Alle Afrikaner lächelten so, mit dem gleichen Strahlergebiss. Könnt ihr es oft? Ansa, Frau Ansa. Ansa hier, Ansa gut. Ansa aus Mempso. Ansa rich. Gut für Frau. Impresso? Auch Ghana. Alle hier Ghana. Deutsch gut. In Deutschland spricht man alles Deutsch. Und bei euch? Oh, man spricht Anka, Gas, De Gambe, Ewe. Na, versteht ihr euch denn? Ashanti, Kwau, Fanti und Akim, sie sprechen Akan. Hier, mein Kollege. Ich Osei. These people speak a dialect called Chui. Sie, deine Frau? Meine Frau? Nein, nicht verheiratet. You not married? You rich? Not married, no rich. Student. Answer rich. Can have many women. Mm-hmm. Viel Frau. Reich gut. In Ghana you can 10-mal, 20-mal marry. Klasse. Und die Frauen? Wie viele Männer können sie? No. A woman can have one husband. One woman, one husband. Versteh? Versteh. But one husband can have so many women as he like. You can, if you rich. Und Ansa? Ansa in Impresso, 4 women. 4. Vielleicht er sie auch heiraten? Vielleicht. Chris, ey. Weißt du, wie du aussahst, als sie kam? Will ich gar nicht wissen. Und was du gedacht hast? Mir ist schlecht. Ihre Beine sind viel zu dünn. Ich will schlafen. Was sind wir hässlich, sie und ich, hast du gedacht? Scheißegal, was du denkst. Warum haben sie keinen Schwangerschaftsabbruch beantragt? Schwangerschaft? Na, Auerbach. Sie sind zwar erst 23, aber intelligent genug, um zu wissen, dass Sie mit anderen Schwierigkeiten Ihre eigenen zudecken können. Was für Schwierigkeiten? Er hat ihm das mit den Käfern und Fliegen gesagt. Dann ist die Pause da. Das Band hält. Die Finger trocknen an der Pappe des Einbands. Chris kommt. Ist was? Nichts ist. Ich kenne das. Ging mir auch so zuerst. Zum Schluss weißt du nicht, wie du heißt. Schon Pause? Ist doch noch nicht 12. Arbeiter-Selbsthilfe. Was ist? Die westdeutschen Maschinen sind sehr störanfällig. Manchmal hilft man auch nach. Du etwa? Quatsch. Wäre es dir egal. Man braucht bestimmte Buchseiten in der Mitte nur falsch einlegen. Dann zieht sich das Band fest. Bis sie den Techniker holen oder so, das dauert eine Stunde. Wenn es rauskommt. Pause ist Pause, oder nicht? Auf einmal ist Münter da. Er rudert mit den Armen und schimpft. Die Arbeiterinnen rauchen und sehen ungerührt zu, wie er versucht, die Buchseiten aus der Maschine zu reißen. Er läuft zum Telefon, einen Techniker zu holen. Ein Lehrling flüstert mit Chris und zeigt nach oben. Chris kommt auf mich zu. Da ist was für dich. Im Saal darüber tasten wir uns an den Ballen entlang. An einem kleinen Stapel sind sie geöffnet. Hier ist es wohl. VEB-Schund- und Schmutzliteratur. Sie zieht Hefte hervor. Mit wilden Farben bedruckt in fremder Sprache. Pornos, Comics. All das gedruckte Gift, nachdem unsere Lehrer in den Schultaschen fahnden. Also davon habe ich auch nie was gehört. Das sind die Zeitungen. In welche? Wenn du Wallraff fährst. Wer ist ein Wallraff? Ein Westdeutscher, aber hier gedruckt. Wie du immer rankommst an sowas. Als wir hinunterkommen, sieht uns Münter misstrauisch an. Betriebsbesichtigung, was? Angenommen, Sie würden uns erzählen, Sie wollten das Geld für die Schwangerschaftsunterbrechung gemeinsam verdienen. Was würden Sie sagen, wenn Sie wüssten, dass Ihre Freundin niemals schwanger gewesen ist? Auf dem Parkett müssen Sie selber tanzen. Es gibt Angstsymptome, die dasselbe bewirken. Dasselbe bewirken? Zum Beispiel wie auf dem Rummel in Heidenau. Brauchen Sie einen Arzt? Ein Arzt, wo ist denn Arzt? Was ist denn passiert? Nein, geht schon. Mir war ein bisschen schlecht. Was Schlechtes gegessen heute früh? Schon gut. Nochmal zurückgreifen wir. Vielleicht ins Bierzelt, da können wir sitzen. Jede Nummer gewinnen. Nein, nicht. Ach, eine Nummer. Ein Schokoladenbaby für den Herrn, bitte sehr. Mit langem Gummi, sonst springt ihr es gleich los. Ihr für deinen Haaren. Schmeiß das Ding weg, hörst du? Ist nicht dein Ernst. Red doch, mach keinen Scheiß, was ist denn los? Nochmal zugreifen, bitte. Die Regel ist weg, seit 4 Wochen schon. Und du bist nicht jede zum Arzt? Nummer bist du gewinnen. Verrückt? Ich kann keinen Antrag stellen. Wenn Vater... Ach, der Herr Oberstleutnant von der Volkspolizei, wo alles so lupenrein proletarisch und arisch. Du hast ihre Schwäche genossen. Ich wollte ihr helfen. Du hast gedacht, wenn du jetzt großzügig bist, wird ihre Dankbarkeit sie dir verpflichten. Wir jobben. Ich kenne jemanden in Gdansk. Im 600. Sind noch 3 Tage Klinikaufenthalt bei. Mitternacht fühle ich mich wie nach starkem Fieber. Die Lehrlinge verschwinden im Frühstücksraum. Die Falzerin bleibt auf ihrem Hocker, wickelt Brot aus Zeitungspapier, gießt sich Tee in den Becher der Thermosflasche. Ihr zerfurchtes Gesicht starrt unbewegt vor sich hin. Sie rupft kleine Bröckchen vom Brot. Eine Schildkröte, denke ich, die sich in ein Salatblatt hineinfrisst. Münter lässt das Band schneller laufen. Chris? Er muss die Zwangspause ausgleichen. Die Lehrlinge kommen zurück. Hat Angst um seinen Planvorsprung. Sie stehen neben mir und reden. Sie sprechen direkt, ohne Nebensätze. Auch wo es konfus scheint, verstehen sie mich. Ich wünsche mir, Druckereifacharbeiterlehrling zu sein und nie ein Studium begonnen zu haben. Ein Mädchen... Bist du von Beruf Göttin? ...dessen Kopftuchzipfel wie Ohren abstehen, heißt Iris. Was ein Quatsch! Iris ist die Göttin des Regenbogens. Dann du lernst wohl auf Kasper. Sie bedauern mich, dass ich für so lange Zeit mit einem Stipendium auskommen muss. Man kann mit ihnen gut reden. Hoffentlich wirst du nicht so einer wie der... Sie sehen zu Münter hinüber. Der müsste mal ein Jahr wieder ans Band, sagt jemand. Iris lacht. Sie ist jünger als du, Auerbach. Ob ein Jahr reicht für den? Und noch ganz unten. Sie ist keiner von diesen Peter Schlemihls. Alle sind Peter Schlemihls. Einer von 17 Millionen ohne Schatten ist genauso beschissen dran wie einer von 17 Millionen mit. Kennst du das noch, Auerbach? Dann bin ich eben der mit. Und du? Man hat 5 Exportexemplare bei Ihnen gefunden. Welcher bist du? Oder wollen Sie uns glauben machen, das Zeug sei für den Binnenmarkt? Gar nichts, glaube ich. Die DDR exportiert ja in die USA auch massenweise Gartenzwerge. Auch wenn Sie uns für schattenlos halten und glauben, Sie seien der Einzige mit, damit müssten Sie schon auf den Markt in der BRD. Hier ist Ihr Material gegen uns, Material gegen Sie. Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Am vorletzten Tag. Erinnerst du dich? Chris kam nicht und Münter sagte, sie habe angerufen, denn ihr sei schlecht. In der Mitternachtspause gingst du hinauf, schubst dir ein paar Hefte unter das Hemd. Du atmetest auf, als es früh um 6 war. Du wolltest sofort zu ihr sehen, was los war. Du kamst unbehelligt hinaus und sahst nicht den Schatten, der an dir vorüberglitt und an der nächsten Querstraße hielt. Als sich einer der beiden Männer am Feuer bat, suchtest du nach dem Feuerzeug. Die Taschenlampe, die der andere hervorzog, war sehr klein. Sie beleuchtete ein Rechteck mit Druckschrift und kleinen Stempelabdrücken. »Lassen Sie nur«, sagte er. Dort, wo Sie hinwollen, waren wir schon. Wohin denn, sagte ich. Aber es drang nicht heraus. Wohin denn, schrie ich. Aber ich wusste, Alles blieb still. Die Musik, die durch die geöffneten Fenster dringt, ist jeweils eine andere. Auch das Bild des führenden Staatsmannes an der Wand wechselt. Aber sonst sehen sie in der ganzen Welt gleich aus. Die Zimmer. Für den Platz hinter dem Schreibtisch ist ein Mensch engagiert, um dir Fragen zu stellen. Er will wissen, was du siehst, hörst, fühlst und denkst. Vor ihm liegt eine Akte von dir. Steht darin auch, dass du Geige spielst? Wallraff kommt. Ein Hörspiel von Wolf Deinert. Die Personen waren Auerbach, Christoph Eichhorn. Sprecher, Werner Rehm. Vernehmer, Gerd Hauke. Chris, Ute Christensen. Münter, Hermann Ebeling. Dröbke, Andreas Mannkopf. Iris, Gabriele Litti. Losverkäufer, Paul Paulschmidt und Herbert Weißbach. Kibi und Osei, Simon Danko und Luke Kamwa. Improvisation auf der Geige, Rainer Kimstedt. Regieassistenz Sibylle Bettrei. Tontechnik Günter Gens und Sigrid Sandberg. Regie Norbert Schäffer. Produktion Sender Freies Berlin 1984. Gerüstsubstanzen, Klebstoffe. Das Rohstoffreservoir der sanften Chemie ist unerschöpflich und evolutionserprobt. Im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs ging in Berlin die Geschichte einer denkwürdigen Gelehrtenrunde zu Ende. Die Mittwochsgesellschaft tagte am 26. Juli 1944 zum letzten Mal. Kurz zuvor waren einige ihrer Mitglieder als Widerstandskämpfer verhaftet worden. Was war diese Mittwochsgesellschaft? Ein Kreis von Verschwörern, ein Zirkel weltfremder Gelehrter. Prominente Namen waren unter ihnen Spranger, Heisenberg, Sauerbruch. Gegründet, um fern der Tagespolitik geistigen Austausch zu pflegen, geriet die Runde nach 1933 in den Schatten der Gewaltherrschaft. Zwischen Geist und Gewalt. Die Mittwochsgesellschaft. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Smoglage im Ruhrgebiet, dem größten industriellen Ballungszentrum in Europa, hat sich heute dramatisch zugespitzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde für den westlichen Landesteil Alarmstufe 3 ausgelöst, der höchste Wert überhaupt. Betroffen sind vor allem die Großstädte Duisburg, Essen, Mülheim-Ruhr, Oberhausen und Bottrop. Auch außerhalb des Reviers, und zwar für Krefeld, Leverkusen und Teile des Kreises Wesel, gilt die Stufe 3. Für den östlichen Teil des Ruhrgebietes mit Dortmund, Hagen, Bochum und Gelsenkirchen, für die noch die Stufe 2 besteht, wird angesichts der unveränderten Wetterlage eine verschärfte Stufe nicht ausgeschlossen. Während bei Smogalarmstufe 2 der individuelle Autoverkehr nur zwischen 6 und 10 Uhr vormittags und zwischen 15 und 20 Uhr abends ruht, gilt bei Alarmstufe 3 ein völliges Fahrverbot. Ferner müssen Industriebetriebe ihre Produktion herunterfahren oder notfalls ganz einstellen. Bruger mit einer Durchsage an alle, ab sofort gilt die Smogstufe 3. Hektik in der Leitzentrale der Essener Polizei, als um 15.11 Uhr die höchste Alarmstufe ausgelöst wird. Das bedeutet, dass für heute und vermutlich das ganze Wochenende in Essen und in 11 weiteren Städten des westlichen Ruhrgebiets der Kraftfahrzeugverkehr ruht. Für Zehntausende von Bürgern heißt das, auf den eigenen Wagen zu verzichten und auf öffentliche Nahverkehrsmittel umzusteigen. Die Metropolen des westlichen Ruhrgebiets wirken an diesem Nachmittag gespenstisch. Nur Rettungsfahrzeuge, Busse, Taxis und Katalysatorautos dürfen fahren. Bereits am Morgen mussten die Autofahrer ihre Wagen stehen lassen. Es gab überfüllte Züge und Busse und vor allem lange Wartezeiten. Aber man nahm es gelassen. Das erwartete Chaos vor den Absperrungen der Polizei blieb auch heute Nachmittag aus. Offensichtlich hatten viele Autofahrer die Appelle der Behörden beherzigt und ihr Auto zu Hause gelassen. Nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei den Ordnungsämtern herrschte Hochbetrieb. Bäcker, Ärzte, mehrere hundert Bürger erhielten allein schon in Dortmund eine Ausnahmegenehmigung. Das Erreichen der höchsten Alarmstufe hat außerdem zur Folge, dass bestimmte genehmigungspflichtige Betriebe stillgelegt werden müssen. In anderen muss die Produktion gedrosselt werden, damit der Ausstoß der Schadstoffe drastisch verringert wird. Wie lange diese Einschränkungen andauern, ist noch unklar. Gibt es schon Ausblicke auf die weitere Entwicklung? Wir haben ja auch zur Voraussetzung zu prüfen, ob die gegenwärtige Wetterlage, die diesen Schadstoffbelastung bedingt, ob die länger andauern wird. Und nach den Auskünften, die uns der Deutsche Wetterdienst gegeben hat, ist damit zu rechnen, dass das noch mindestens 24 Stunden, vielleicht sogar 36 Stunden anhalten wird. Die Entscheidung, die dritte Alarmstufe auszurufen, fiel erst nach einer längeren und hektischen Beratung im Krisenstab. Die Fachleute waren sich nicht einig. Dazu kam die Erkenntnis, dass die neue Smog-Verordnung ihre Mängel hat. So wurden in ihr nur die Kriterien für das Auslösen des Smog